Zeit verbunden, immer redlich und selbstlos. Auch in Bedrängnis und in dunklen Stunden ist das Pflichtgefühl stets groß. Wenn Gefahr droht, den geliebten Boden niemals zögern zu agieren. Aus Überzeugung alle Zeit geloben, das Leben zu riskieren. Ein starkes Land, furchtlos verteidigt, ein stolzes Volk, wehrhaft und eilig, Nation geboren aus Feuer und Blut. Ein starkes Land, das höchste Gut. Ein starkes Land, furchtlos verteidigt, ein stolzes Volk, wehrhaft und eilig, Nation geboren aus Feuer und Blut. Ein starkes Land, das höchste Gut. Und gibt es Feinde in deinen Männern, wenn Verrat dich arg bedroht? Wissen wir das zu verhindern, auf Verrat, da steht der Tod. Die Heimat ist das wertvollste Erbe, sie ist das höchste Gut. Ihre Verteidigung ist Pflicht und Ehre mit Kühnheit und mit Blut. Ein starkes Land, furchtlos verteidigt, ein stolzes Volk, wehrhaft und eilig, Nation geboren aus Feuer und Blut. Ein starkes Land, das höchste Gut. Ein starkes Land, furchtlos verteidigt, ein stolzes Volk, wehrhaft und eilig, Nation geboren aus Feuer und Blut. Ein starkes Land, das höchste Gut. Ein starkes Land, furchtlos verteidigt, ein stolzes Volk, wehrhaft und einig, Nation geboren aus Feuer und Blut. Ein starkes Land, das höchste Gut.